Und die Mutter sagt, Junge, warum reibst du nur rum? Du reibst dich noch dumm und bist nur zu Hause. Dann mach doch mal Pause, lass den Mund mal geschlossen. Du wirst noch erschossen, du redest nur Scheiß und der Kehlkopf wird heiß. Und der Vater sagt, Junge, mit komischen Sätzen kann man Sprache zerfetzen. Und willst du wer werden, muss die Sprache sich erden. Man kann somit verschlucken, dann wirst du nur gucken. Es rappe nur Schwule, geh mal länger zur Schule. Lepper, Schlepper, Bauernrepper, kluge Rapper leben länger. Rapper haben lange Beine, wer scheiße rappt, der hat halt keine. Dünn, Junge, du bist ein geiler Typ, ich hab dich tierisch lieb. Reiß die Sachen vom Leib, dann weißt du Bescheid. Wenn die Wörter mich prügeln, dann darfst du mich bügeln. Ich lieb dich wie keine, ich brauch deine Reime. Und die Oma klagt, Junge, du reibst die Haare vom Kopf, du brauchst deinen Zopf. Frauen stehen auf Haare, ohne ist nicht das Wahre. Wofür machst du den Scheiß? Du machst die Weiber heiß. Willst an Frauen ran, dann lass die Haare dran. Lepper, Schlepper, Bauernrepper, kluge Rapper leben länger. Rapper haben lange Beine, wer scheiße rappt, der hat halt keine. Und die Neider sagen, ach Junge, ach. Beschissene Reime sind beschissene Keime, keiner braucht das Geplapper, also spar dir den Sabber. Willst du Rapper werden, bekomm ich Darmbeschwerden, will die Worte nicht hören, die deine Weiber betören. Was soll der arme Kerl denn machen? Er rappt doch so gern, das ist des Rappers Kern. Er ist doch voll talentiert, auch wenn der Rest irritiert. Er weiß, er ist gut, dann packt ihn die Wut, damit er nichts verpennt, geht er zum Produzent. Und der Produzent sagt, Junge, hey, deine Reime sind toll, ich mach ne Platte mit voll, redest Leute so weich, damit machst du mich reich, die Zukunft kann kommen, bist im Club aufgenommen, du wirst jetzt der Held, kriegst alle Weiber und Geld, Herrscher, Klunker, dicke Wagen, coole Rapper können nicht klagen, Rapper haben lange Beine, wer scheiße rennt, der hat halt keine.